Kalorien und auch Fettzufuhr reduction system FR juik fallen lassen a Zufugdumering understellen a Joyorgebni. Dieses bittet, das reduction von juik der ZKNNEN engeben juik schunum s Peter doppelt als das, was were verloren. Mit body FR immer fett aber durch bungen ist der primrennentrieb, ergänzi die mit ein aus wajinern rung.